waren früher dicker, wir Papi-Brüder. Doch die Zeiten ändern, das Herz drin ist nur noch ein Lügner. In deinen Augen, Mann, wie konnte ich dir trauen? Und das überall die Jahre, konntest immer zu mir schauen. Wenn du Probleme hattest, war ich sofort an der Stelle. Für dich hätte ich alles getan, sogar schlafen in der Zelle. Ich tat alles für die Gegend, guck, ich tat es für dich. Und der Dank für das Ganze, es bist nur noch ein Fake. Zeit heilt alle Wunden heilt die Zeit. Du gibst einen Fick auf unsere Freundschaft und beendest sie im Streit. Guck, es wird ein Stück. Was für ein Stück? Na, zum Glück muss Gedanken neu sortieren. Lösche dich von diesem Trip und ich renn diese Straße entlang. Muss mich trennen, dass ich Neues empfange. Ich sage danke für die Jahre, sage danke für die Zeit. Hoffe, du wirst endlich glücklich und verkneife mir das Bein. Vergessen, doch es fällt mir leider schwer, denn du warst für mich der Beste. Ich vermisse dich schon sehr, denn du hast dich verändert und ich komme damit klar. Behalt die Zeilen im Herzen und vergesse nicht, was war. Vergesse nicht, ich war da, hattest du einen schlechten Tag. Da war der Steve schnell zur Stelle, der Typ, der den Kummer nahm. Und ich kenne deine Story bis ins kleinste Detail. Kenne die Welt, in der du lebst und die war meist nicht sehr heil. Doch da kam ein Mädel mit denselben Problemen. Für dich gab es nur noch sie, wolltest mich da nicht mehr sehen. Und ich konnte gehen, denn du wechselst Zeiten. Nach dem Tag wurd's mir bewusst, dieser Typ geht über Leichen. Okay, wie du willst, so soll es kommen. Wenn du das alles hier vergisst, dann beginn ich nicht von vorn. Wir hatten gute und auch schlechte Zeiten. Das ist der Rest der beiden. Nur Memories und diese Freundschaft. Rest in Peace.